Das Feld liegt brach und schweigt im engen Raum dem Leben nach, das von den Wänden blättert wie Scheinabraum der toten Außenkippe mit dem Ergebnis schwerer Arbeitsgänge. Sitzt man zu Tisch und faltet seine Griffel, im Glauben, dass jetzt alles besser wird. Zum Erntedank gibt es ein Luftgemisch mit Staub dosiert, damit die Augen brennen. Jetzt zuckt der Nerv ganz aufgeregt und spastisch mit der Tendenz, sich weiter zu entfalten, wird Sitzfleisch tagelang gut angemästet. Plus Tierversuch, Tablettenresistenzen, vom hohlen Geisteszustand ganz zu schweigen, dass sich so manche selbst für Götter halten.